to me, meet me down by the gallows tree. For it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. We'll be right back. Sunshine Life, Welcome to the Club. Dienstagabend, ihr hört immer noch Welcome to the Club. Wie der Name der Sendung Welcome to the Club schon sagt, hört ihr Welcome to the Club. In dem Mix immer noch für euch Dominique de Leon von Dumont, 22.43 Uhr. Für euch fast eine, ja, fast gute 15 Minuten in dem Mix. Dominic De Leon von Dumont. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Stück davon mit Mr. Jam X, Jürgen Mutschall. Here we go. Make a little more noise. ocean. Can you see the sunshine on you today? And do you feel this way? Angel, isn't it a fine time? Love is here today, just a kiss away. Sky and turn blue without you. It's already time to party. Sunshine Live, Welcome to the Club, Volume 9, live. Mittwoch, 23. Mai, Kinky Palace, Sinsheim. Welcome DJ Quicksilver, welcome CJ Stone und welcome Miss Peppermint, sagt Tommy the Clubbing Man. Wir holen das Beste aus euch raus. Mit den geilsten DJs in härtesten Tracks auf der heißesten Party im Sektor. Ab 21 Uhr und solange ihr könnt. Und Sunshine Live überträgt ab 22 Uhr die Party live bis 5 Uhr in den Morgen. Kartenvorverkauf unter 06202-282-107 im Kinky Palace oder unter www.sunshinelive.de. Welcome to the Club. Die 9 am 23. Mai live aus dem Kinky Palace Sinsheim. Powered by Rocks, der Energy Drink, der euch durch die Nacht bringt. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Check your feelings. Wir sind unter euch. Check your feelings. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Sunshine Live, welcome to the Club. 23:19 ist es. Dienstag, 8. Mai in dem Mix. Immer noch Mr. Jam X, Jürgen Mutschall von Du Monde.

Get out of my head.